Als wir im August hinausgezogen sind, da hast du mich zum Sammelplatz gebracht. Du trugst auf deinem Arm unser kleinstes Kind und du hast mich so fröhlich angelacht. Du sagtest unserem Jungen, schau, dort steht der Vater, ja. Warst eine kleine, tapfere Frau, die ihren Liebsten scheiden sah. Tapfere kleine Soldatenfrau, warte nur bald, kehren wir zurück. Tapfere kleine Soldatenfrau, du bist ja mein ganzes Glück. Tapfere kleine Soldatenfrau, ich weiß, wie du treu denkst an mich. Und so soll es immer sein, und so denk ich ja auch dein. Und aus dem Felde von Herzen fühl ich dich. Kleine Soldatenfrau, ich weiß, wie so treu du denkst an mich. Und so soll es immer sein, und so denk ich ja auch dein. Und aus dem Felde von Herzen.